Kennst du das Gefühl? Angst vor großen Höhen. Voll Neid betrachte ich jeden Mann, der furchtlos fliegen kann. Ich seh mich noch als Kind, voll Vertrauen blind. Und als jemand rief, ich fang dich auf, da sprang ich und fiel hin. Und wieder fall ich, fall so tief, so tief. Warum geschieht das jedes Mal, wenn ich mich verlieb? Du glaubst, ich hab gelernt, wer mit Feuer spielt, verbrennt. Doch Feuer wärmt, das ist es ja, drum bin ich wieder da. Soll ich nicht bleiben oder gehen? Mein Kopf sagt, geh und bleibe nicht. Mein Herz sagt, ich fand dich. Und wieder fall so tief, so tief. Warum geschieht das jedes Mal, wenn ich mich verlieb? Jedes Mal fängt's so an. Verliebe ich mich, verliere ich mich und bin selbst schuld daran. Hilf mir, ich falle, falle. Fang mich, wenn du kannst. Vielleicht klappt es endlich dieses Mal. Vielleicht steht da jemand dieses Mal. Vielleicht gibt's dann nicht den tiefen Fall, wenn ich mich verlieb.